SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks. News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Brotzell, Brotzell, Brotzell. Ist es nicht fantastisch in der ganzen Schweiz? Sicher über 25 Grad, hier in Zürich zurzeit sogar 28. Fantastisch, passt gerade hervorragend zum Thema von der heutigen Episode Mental X Electronic, nämlich Melting Ice and Deep Benef. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Es ist Freitag oben, allerhöchste Zeit für fantastische elektronische Clubmusik. Und heute zu oben stellt ihr ein Duo ein bisschen näher vor im Feature. Und zwar kommen die aus Ludwigshafen, sprich aus Deutschland, Kaspar BBC. Und was die so gemacht haben, gerade so in der letzten Zeit, ist zum Beispiel ein Remix gesehen mit einem fantastischen Sample von der Belinda Carlisle. Kannst du dich sicher noch erinnern, haben sich 3-4 Mal dort mit in der Rotation gehabt. Auf jeden Fall eben ihre Comedy-EP Melting Ice, die stellt ihr heute so oben im Feature vor. Weiter geht's unter anderem Sounds aus Israel, und zwar von Sahar Zed und aus Mauritius von Rain. Das und noch vieles mehr in den nächsten 3 Stunden hier auf Virus. So, Abo, die wir mit Track, der passt irgendwie zumindest vom Titel auch gerade wie die Faust aufs Auge. Und zwar On Air, produziert haben Judy Wustanoff, Coel und James Grant. Alles 3 Hochkaräter auf dem Label Anjuna Deep. Schön, reiss ich mit. Viel Spaß. Thank you. We'll be right back. Begriff Deep House im Wandel von der Zeit. Es ist eigentlich unglaublich, oder, was das Genre Deep House in den letzten 25 Jahren von Veränderungen durchgemacht hat. Also an die 80er Jahre, aber in den 90er Jahren ist ein Deep House wohl die, sagen wir mal so, eine softeste Variation von Techno und House Music, stellenweise war noch sehr jazzig und disco-lastig angehaucht. So in den 90er Jahren ist dann natürlich ein bisschen strenger geworden, so richtig Tech-House-Music. Und gerade so vor 8-9 Jahren hat ja unter anderem der Massio Plex eine ganz neue Art von Deep-House-Genre mitbegründet, nämlich etwas, was sehr, sagen wir mal, technoid und sehr Baseline-lastig ist. Und jetzt, 2018, tun sie sehr sommerlich, melodisch, ein bisschen spacey, ja, vielleicht sogar schon fast ein bisschen trancy. Das hier ist die neue Rampa. And Me und Adam Port, drei Top-Produzenten stecken da dahinter. Und das Stück heisst Chocolate. Fantastisch. Sounds so grossen Portion Sonne. Das ist SRF-Virus, ich bin der Mental X. Und das hier ist ein neuer DJ Bird Arabic Theme. Nennt sich seine neue Scheibe, ist vor 5 oder 6 Tagen auf Tronic Music rausgekommen. Und ja, sehr arabisch, klar. Ich mag ja, ich habe ja grosse Vorliebe für Ethno-Vocals. Und wenn wir schon gerade so bei den ganzen Feriendestinationen sind, heute hat er wieder einen Sound von einem jungen DJ und Produzent aus Mauritius. Ja, die kleine Inselgruppe im Indischen Ozean. Und der macht einen richtig starken Sound. Das und noch vieles mehr in den nächsten 2,5 Stunden hier auf SRF-Virus. irre. Clockwork ist das Handy Bandoischieben vom Projekt EFRJ. Und released worden vor ein paar Tagen auf dem Proton-Label. Ist eigentlich wirklich so der perfekte Sonnenuntergang-Sound, oder? Extrem hypnotische Deep Air Trance Sound aus Amerika. Clockwork. that is permanently free from all mistaken appearances and functions to bestow mental peace, a source of happiness, complete purity. Jahr und Tag verfolge ich seine Karriere und bin ganz, ganz ein großer Fan und Supporter von seinen Tracks. Sie sind einfach extrem ausgereift. Ich weiß noch, wo er angefangen hat, es müsste so 2007, 2008 gewesen. Und zwar ist er damals vom Elke Klein entdeckt worden, der damals noch das Label hatte, namens Outside the Box. Und schon die ersten zwei, drei Releases haben wirklich extrem gewuchtet auf dem Dancefloor. Und heute gehört er wirklich zu den ganz, ganz grossen Produzenten. Der Davi Remix von Ossi. ist auch noch eine Zeitfrage, bis der Produzent hier beim GJ auf Lost and Found landet. Gut, ist noch nicht passiert, aber ich denke mal, naja, früher oder später wird es sein. Halten wir uns das einfach mal im Hinterkopf. Ist der Tony Raw mit Yoruba. Wirklich unglaublich geiler, spaciger Tech House Sound aus Israel. Naja, gut, von wo denn auch sonst? Das ist jetzt ein Virus. Ich bin der Mensch X und heute oben gehen wir es extrem sommerlich an. Gut, ich meine, bei diesem Wochenende, oder? Wir können ja nicht reklamieren. Ich glaube schon, dass die ersten oder anderen Open-Air-Partys sind. Gut, die sind aber meistens semi-illegal und darum müssen wir sie hier einfach mal nicht erwähnen. Party-Tipps hat er aber auf jeden Fall. Und die heutige Sendung als Podcast kannst du downloaden nach der Show. So auf die 10, 11 auf srf.ch/mentlix und selbstverständlich auch gratis via SRF Virus App und auf iTunes. Überall bekommst du Podcast for free. Übrigens, wenn du dich letzte Woche gewundert hast, warum der Podcast statt 3 Stunden nur 2 Stunden gegangen ist, wir haben da irgendwie einen Fail gehabt in der Maschinerie, aber kannst du einfach die Sendung von letzter Woche nochmal downloaden. Jetzt ist sie 3 Stunden für dich parat. Schönes Wochenende. SRF Virus. Essential Tune. Deep Beneath. So heisst die neue, brandneue EP vom SAHZ aus Tel Aviv. Du magst dich erinnern, also der gehört so in das Guy J und Guy Gerber Umfeld. Diesmal die neue Scheibe hat er allerdings in Argentinien rausgebracht. Und von Argentinien erobert es durch die ganze Welt. Klar, wir hören gerade nicht auf Sat Beats and Music, SAHZ mit dem ersten Essential Mix. Music von Mauritius. Ja klar, warum nicht? Reiner Boller. Ist das ein weiterer Beweis davon, dass fantastische elektronische Musik von überall auf der Welt kommt, eben auch aus dem Indischen Ozean. Ich glaube, so sein erster Release hat der Ryan gemacht, und zwar auf dem südfranzösischen Label InLab. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch aktiv sind. Auf jeden Fall ist ein sehr, sehr gutes Imprint gesehen, aber hat sich dann verlaufen. Gut, im Allgemeinen haben Techno-House-Labels nicht wirklich lange Lebenszeit, außer halt wirklich so die ganz, ganz grossen etablierten, so Compact, Cocoon, Bedrock. So, die anderen kommen und gehen zwischendurch, aber das ist richtig. Dementsprechend können wir uns immer wieder auf neue fantastische Sounds und Stilistika freuen. Los ist SRF 4, ich bin der Mantlix. Heute so sehr sommerlich mit einem Melting Ice und Deep Benef. Thank you. much gonna take my bite? Who cares? You gotta let me Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Das von diesem Namen, respektive von diesem Projekt oder von diesem DJ bis dato noch nichts gehört, aber wo ich schon die Woche irgendwie mit dem Kopfhörer mal schnell in den Track hineingelost habe, namens Phobos, habe ich gefunden, Score 3000. Hintergrundinfos zu diesem Act, zu generell den Acts, die ich dir hier wöchentlich vorstelle, Party-Tipps und natürlich auch eine Playlist oder Podcast. Findest du auf srf.ch/mentalx. Den Podcast bekommst du auch schon kurz nach der 10 auf iTunes oder auf der SRF Virus App. Juhu! Nation meldet sich zurück. Die gibt es auch schon wirklich seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und es war äußerst erfolgreich, aber sie haben nie irgendwie Genrewechsel, sondern im Großen und Ganzen machen sie House, unter anderem auch als Resident DJs bei den berühmten spanischen Housepartys, nämlich von LRO. Die Formation hat natürlich auch ein eigenes Label, so gehört es natürlich. Und das hier ist von einem Projekt namens Star Tracks. Ein Single heisst der Track und ist die Woche am Vorgestoß gekommen, wenn es recht ist. Egal, die Playlist findest du online auf srf.ch/mentalx. muss man im schwedischen DJ und Produzenten Avicii hochrechnen. Auch wenn er nicht wirklich viel für die elektronische Clubmusik gemacht hat, zumindest im Underground-Bereich, er hat doch mit seinen sehr kommerziellen EDM-Sounds, sagen wir mal so, junge Menschen generiert, die sich inzwischen natürlich auch für andere Clubmusik geöffnet haben. Avicii, den ich jetzt gelesen habe, ist gestorben. Und irgendwie häuft sich im letzten Moment ein bisschen so im Elektronikasektor. Oder? Robert Miles, Tillmann Uhrmacher ist noch nicht allzu lange her. Mit Avicii natürlich extrem tragisch. Gerade mal 26 oder so ist er gesehen. Naja, kommen wir mal wieder zu den schönen Sachen, nämlich zu diesem fantastischen, frühlingshaften Wochenende. Und heute hat es oben heisst Melting Ice and Deep Benef. Ich habe hier brandneue Sounds aus Holland mitgebracht, aus Israel von Sahar Set und aus Ludwigshafen. Ja, da kommt mein Feature Act von der Woche her, nämlich Kaspar und Sascha BBC. Wie ihre neue EP klingt, das erfahrst du in einer halben Stunde im Essential Mix. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt es auf srfvirus.ch.